Viele Heimkinder haben den Ort, der ihre Familien ersetzen sollte, ohne Schulabschluss, dafür aber mit seelischen Schäden verlassen. Für die Arbeit, die Kinder in deutschen Heimen der 50er und 60er Jahre häufig unter Zwang leisten mussten, wurden sie nie bezahlt. Dietmar Krone, heute Mitte 50, erinnert sich an seine Kindheit. Als ich in das Heim eingeliefert wurde, sagte der Direktor wortwörtlich zu mir: Schulunterricht gibt es hier nicht. Wir brauchen hier flinke und tüchtige Arbeitskräfte und keine schlauen Gelehrten. Mir wurde also die Schulbildung verweigert, ebenso auch die berufliche Ausbildung. Wir mussten in dem Heim arbeiten, bis zu 12 Stunden am Tag unter unmöglichen, fast unmenschlichen Bedingungen. Mit den Bildungsreformen der 70er Jahre fand die eiserne Pädagogik in den Kinderheimen zwar ein Ende, doch was genau sich hinter den verschlossenen Türen der hauptsächlich von Kirchen betriebenen Heime abspielte, findet erst seit wenigen Jahren den Weg an die Öffentlichkeit. Dafür gesorgt hat vor allem ein 2006 veröffentlichtes Buch »Schläge im Namen des Herrn«, das die grausamen Erfahrungen ehemaliger Heimkinder dokumentierte. Aus ganz Deutschland gingen daraufhin hunderte Petitionen über ähnliche Schicksale beim Deutschen Bundestag ein. Der rief deshalb einen runden Tisch ins Leben mit Vertretern der Heimträger, vornehmlich der katholischen und evangelischen Kirche, sowie Vertretern der Opfer jener Jahre. Geleitet wird er seit Beginn des Jahres durch Antje Vollmer, die ehemalige Vizepräsidentin des Bundestages. Eine der Aufgaben wird sein, dieses besondere Unrecht von den allgemeinen Vorstellungen der Zeit zu unterscheiden. Das kann man nicht rein rechtlich machen, sonst wäre es ein Tribunal oder sonst wäre es eine Eingabe beim Bundesverfassungsgericht. Also müssen wir mit dem Gespräch anfangen, mit dem Zuhören, mit dem Aufnehmen, mit dem Urteilen. Vollmers Wunsch, die auf 2 Jahre angesetzte Arbeit des Runden Tisches mit einer ruhigen Bestandsaufnahme der Geschehnisse in der Nachkriegszeit zu starten, dürfte sich allerdings kaum erfüllen. Mit der Forderung, einen Entschädigungsfonds in Höhe von mindestens 25 Milliarden Euro einzurichten, hat der Verein der ehemaligen Heimkinder im Vorfeld der 3. Gesprächsrunde bereits für Zündstoff gesorgt. Bei mir zu Gast ist jetzt der 2. Vorsitzende des Vereins der ehemaligen Heimkinder e.V., Heinz-Jürgen Overfeld. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Herr Overfeld, bevor wir über die Möglichkeiten einer Entschädigung oder Wiedergutmachung reden, lassen Sie uns kurz über Ihre Erfahrungen sprechen. Sie selbst sind vor ein paar Jahren schwer psychisch erkrankt, offenbar als Folge Ihrer Heimunterbringung. Was haben Sie erlebt? Ich bin nicht psychisch erkrankt, ich hatte eine Amnesie. Amnesie ist ein Schutzmechanismus des Körpers. Weil ich gut verdrängen kann, vergessen kann und wieder verdrängen und wieder vergessen. Und irgendwann sagt der Körper so nicht mehr und dadurch kam dann die totale Amnesie. Und dann habe ich auch eine Therapie gemacht, nicht? Weil ich musste ja auch meine Biografie irgendwie wiederbekommen. Und dann hat man festgestellt, dass über das Medium Musik die Erinnerungen wiederkommen. Mhm. Und so ist es auch passiert. Wenn ich mich ans Klavier gesetzt habe, kam die Erinnerung. Und die wurden von Mal zu Mal immer schlimmer. Es waren nur Horrorgeschichten, die da passiert sind. Und nach wie vor kann ich mich nur von meinem 4. Lebensjahr bis zu meinem 21. erinnern. Und dann bis zum 12.04.2005 alles nur recherchiert. Meine ganze Biografie nur recherchiert. Was haben Sie erlebt? Was mussten Sie da verdrängen? Was ich dort in den Heimen erlebt habe, gut, diese Arbeit. Ich habe mich immer geweigert, diese primitiven Arbeiten zu machen. Und das hatte zur Konsequenz, dass man dort in den, man nannte es Besinnungsräumen, das ist so wie eine Gefängniszelle, eingesperrt wurde. Und das manchmal Tage oder wie bei mir auch wochenlang. Und dann hat man mich ausgehungert, tagelang nicht zu essen gekriegt, nur morgens einen Pott Kaffee. Und nachts kamen dann die Priester mit Kuchen, Bier. Und da müssen Drogen oder irgendwas drin gewesen sein. Und die haben uns dann ja, lahmgelegt und sind dann über uns hergefallen, sexuell missbraucht, aber in der schlimmsten Form, die man sich vorstellen kann. Und das, ich war 6 Jahre in dem Heim. Ich war mindestens, wenn man das hochrechnet, ich habe das mal versucht hochzurechnen, 2 Jahre in Einzelhaft. Und immer diese sexuellen Missbräuche. Und dann natürlich bin ich immer geflohen. Und dann auch die Schläge, wenn irgendwas war. Und die letzte Erinnerung, die ich habe, das war ein in Berlin bekannter Pater, der hat uns zur Prostitution gezwungen. Ein guter Freund von mir, mit dem ich damals in einem Heim gelebt habe, der hat sich dann umgebracht, weil er das nicht mehr ertragen konnte. Und wir sind dann in ein Nachbardorf gefahren, in eine Kneipe. Und da wurden wir auch mit Drogen wieder oder Medikamenten, was auch immer da drin war, betäubt und mussten dann billig sein. Mhm. Und die haben das Geld dafür kassiert. Das sind furchtbar, das sind erschreckende Erlebnisse, die viele andere auch erlebt haben. In den 50er, 60er Jahren bis in die 70er Jahre hinein. Nun endlich soll offen darüber geredet werden. Es soll daran gearbeitet werden. Es gibt einen runden Tisch, der ist auf Initiative des Vereins ehemalige Heimkinder zustande gekommen, im Winter dieses Jahres noch. Es gab mehrere Sitzungen. Am kommenden Montag wird er wieder tagen. Sie kritisieren dieses Gremium, das Sie aber selbst doch eigentlich mit initiiert haben. Warum? Dieses Gremium unter Leitung der Antje Vollmer, die ich als Politikerin sehr geschätzt habe, immer, sie ist nicht in der Lage, diesen runden Tisch zu führen. Erstens ist sie nicht unvoreingenommen, so wie der Deutsche Bundestag beschlossen hat, es muss eine unvoreingenommene, neutrale Person diesen Tisch leiten. Frau Antje Vollmer ist Pastorin. Frau Antje Vollmer hat in Bethel erzieherische Aufgaben gehabt und sie ist nicht frei. In Bethel bei Bielefeld, das ist eine ganz große Einrichtung, insbesondere für geistig behinderte Kinder. Und wir vom Verein ehemalige Heime haben beschlossen, dass wir, damit der Tisch erstmal tagen kann, vorläufig 3 Leute benennen, die dort hingehen. Mhm. Bis wir unseren Verein im Griff hatten, das war ja alles noch in den Anfängen, und dann haben wir neue Leute bestellt, die jetzt ständig bis zum Ende an dem Tisch sitzen sollen. Dazu zählen unsere Anwälte, ich und noch 2 oder 3 andere Leute, die dort am Tisch sein sollten. Mhm. Und das wird uns verweigert, weil nämlich die Leute, die jetzt dort sitzen, einen Schmusekurs eingegangen sind mit Frau Vollmer und dem ganzen Verein. Sie sagen also, dass beziehungsweise es war ja so, dass Ihr ehemaliger Vorsitzender, das war Herr Wiegand, der übrigens nicht mehr Vorsitzender des Vereins ist, der abgewählt wurde, aber eben weiter in diesem Gremium sitzen soll, dass das nicht richtig ist, unter anderem, weil er eine zu große Nähe zu Antje Vollmer zum Beispiel habe. Ja. Aber den runden Tisch als Gremium als solches lehnen Sie nicht ab? Nein, nur so wie er jetzt zurzeit da geführt wird. Und jetzt, nachdem wir dem Kind einen Namen gegeben haben, das war ja bislang auch immer so, was wollen die eigentlich? Also das war einmal die Entschuldigung, dass das Unrecht anerkannt wird und natürlich auch eine finanzielle Entschädigung. Und dann haben wir uns ein bisschen an Irland, an Norwegen und an Kanada gehalten, haben den untersten Wert genommen und hochgerechnet. Und das sind halt 25 Milliarden Euro. Und jetzt fangen die Leute, gerade die Träger von diesen Heimen, fangen an zu rotieren. Mhm. Jetzt geht's da hinaus, man will jetzt eine Einzelfallprüfung einführen. Mhm. Und das ist unmöglich. Wer kann all diese Taten beweisen? Wer kann das schon? Im Deutschlandradio Kultur spreche ich mit Heinz-Jürgen Overfeld, dem zweiten Vorsitzenden des Vereins der ehemaligen Heimkinder e.V. Dieser Verein fordert 25 Milliarden Euro Entschädigung für Unrecht, das Kindern in deutschen Heimen widerfuhr. Herr Overfeld, man muss das nochmal nennen, diese Zahl 25 Milliarden Euro, die ist jetzt auf dem Tisch. Sie haben mit Michael Witti einen sogenannten Star-Anwalt, eine sehr schillernde Figur engagiert. Kann man vor diesem Hintergrund denn tatsächlich dann auch sachlich miteinander reden? Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob es irgendjemanden gibt am runden Tisch oder auch hier, der eine Biografie mit D-Mark oder Euro aufrechnen kann. 50.000 ist nur eine Erfahrung. Also 50.000 Euro, das ist ungefähr das, was Sie pro Person ausgerechnet haben. Ja, 500.000. Man geht mittlerweile von 600.000 bis 800.000 aus. Wir haben aber 500.000 gesagt, um die Summe niedrig zu halten. Also Sie meinen damit Kinder, die Opfer dieses Systems waren? Opfer dieses Systems waren. Mhm. Und vornehmlich in katholischen und evangelischen Häusern. Mhm. Woher sollen denn die 25 Milliarden dann kommen? Sollen das die Kirchen bezahlen oder der Staat? Weder noch, da kommt noch eine dritte Größe dazu. Und zwar die Firmen, die sich dort bereichert haben. Es waren große Firmen, Matratzenfirmen, Autozuliefererfirmen. In der Landwirtschaft haben die Leute teilweise gearbeitet. Und die haben richtig Geld verdient. Aber wir Kinder, wir waren damals noch Kinder, wir haben nie etwas gekriegt. Mhm. Sie haben es eben schon angedeutet, kann man mit dem Geld die erlittenen Traumata eigentlich lindern? Nein, das kann man nicht. Man kann mit diesem Geld vielen Leuten einen etwas ruhigeren Lebensabend gestalten. Mehr ist das nicht. Und diese Summe soll ja auch nur ein Zeichen des guten Willens sein von der Gegenseite, dass sie das akzeptieren. Ein paar nette Worte, es tut uns leid, wie der Papst, Entschuldigung, in Amerika gesagt hat, tut uns leid und dann nie wieder was gehört. Also es wäre eine Geste zum einen, Die Entschuldigung ist auch fällig, aber was muss noch passieren? Ist es damit getan oder wie sollte noch mit dieser Geschichte, die zu diesem Landgericht aufgearbeitet werden? Die Schwerstraumatisierten, die müssen sofort in Therapie und das muss bezahlt werden. Die Krankenkassen zahlen das nicht oder nur, wenn körperliche Schäden zu erwarten sind. Die Arbeit des Runden Tisches ist auf etwa 2 Jahre angesetzt. Sie selbst stehen im Moment jedenfalls außen vor, erfahren bestenfalls aus der Presse, was dort verhandelt wird. Mir scheint, dass Sie sich mit dieser Situation nicht zufrieden geben wollen bzw. können. Was planen Sie jetzt? Nein, sag mal, es darf und kann nicht angehen, dass ein Gremium errichtet wird, im Auftrag des Deutschen Bundestages und auch vom Deutschen Bundestag finanziert wird. Die Teilnehmer an dem Runden Tisch, hat der Deutsche Bundestag festgelegt. Und da steht an allererster Stelle Vertreter ehemaliger Heimkinder e.V. Das sind wir. Und wir schicken die Leute dorthin. Und lassen uns nicht von der Frau Vollmer bestimmen, wer dorthin kommt. Dieser runde Tisch muss neu besetzt werden. Und zwar von unserer Seite her. Und das heißt Anwälte. Die Gegenseite hat 6 oder 7 Volljuristen dort sitzen. In der Position von Vorstandsvorsitzender Diakonie oder wie sie alle heißen. Und wir dürfen keine Anwälte dort haben. Und wir werden auch in den nächsten Wochen, wenn wir jetzt die Anwälte und ich am Montag nicht hinkommen, den Deutschen Bundestag informieren und Konsequenzen fordern.